from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 28. Wie immer präsentiert von Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr auf facebook.com/basketmagazin und basket.de. Der frühe Wurm fängt den Vogel. Wir sind heute früh unterwegs, freuen uns auf den Podcast, bevor jetzt die Osterferien, sage ich jetzt einfach mal, anstehen. Ich denke, viele von euch werden auch ein bisschen unterwegs sein oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Dachten wir uns, machen wir nochmal einen Pott. Wir sind nämlich auch unterwegs jeweils. Müssen mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Zum Ablauf heute, wir sprechen, weil wir am Sonntag verspätet einen Pott gemacht haben, erstmal über generelle Sachen, was so abgegangen ist. Wie immer, das Playoff-Rennen ganz weit vorne. Und ihr habt fleißig Feedback gegeben für das adoptierte Team und das war ziemlich knapp. So eigentlich wolltet ihr entweder die Cavs oder die Atlanta Hawks. Ein paar Utah Jazz-Fans waren noch dabei. Genau. Und deshalb adoptieren wir heute die Atlanta Hawks. Die hatten auch 5 Spiele in der letzten Woche, also gibt es einiges drüber zu sprechen. Werden aber auch über die Cavs sprechen und vor allem Kevin Love. Das ist ja ziemlich heiß, die Topic. Richtig, dann haben wir uns noch ein bisschen was zum March Madness Final Four vorbereitet. Das ist am Wochenende, am Samstag sind die Halbfinals, am Montagabend, am Ostermontag ist das Finale. Darüber werden wir sprechen, euch die Teams mal ein bisschen vorstellen. Ja, und wie gesagt, dann sprechen wir im Anschluss über die Hawks und jetzt fangen wir erstmal an mit Verletzungen, Roundup durch die Liga, wie wir es immer machen. Genau, ja, du hast mich eben schon fast zum Weinen gebracht. Ist nämlich die Nachricht eingeflogen oder du hast sie mir mitgeteilt, dass Patrick Beverley, der Point Guard und Bluthund der Houston Rockets, leider tatsächlich mit seiner Handgelenksverletzung die Saison verpassen wird und damit auch die Playoffs. Riesiger Schlag, auch im Hinblick darauf, dass Terrence Jones halt, glaube ich, noch nicht wieder mit beim Team ist. Natürlich super schwierig, da jetzt erfolgreich einen Playoff-Run zu gestalten. Ja, total. Haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Dazu kommt ja auch noch, dass Dwight Howard gerade erst wieder da ist, also auch nicht so viel Spielpraxis mitbringt in die Playoffs. Das, was ich gelesen habe, Patrick Beverley wird jetzt am Handgelenk operiert, muss wahrscheinlich für 10 Wochen einen Gips tragen, beziehungsweise so eine Bandage und wird für 4 Monate ausfallen, bis er wieder vollständig Basketball spielen kann. Auch für ihn persönlich schade, weil er sich in den Playoffs nochmal hätte beweisen können. Wie ihr vielleicht auch wisst, ist er im Sommer Unrestricted Free Agent, wird also von einigen Teams mit Sicherheit gute Angebote bekommen. Wie hoch die jetzt sein werden mit so einer Verletzung, weil das ja immer ein bisschen, gerade so eine Handgelenksverletzung fraglich ist, wie er dann auch seinen Schuss zurückkriegt, wird man sehen müssen. Aber für die Houston Rockets auf jeden Fall ein harter Schlag. Unser Spiel der Woche, was wir euch empfohlen hatten, vorläufiges Spiel der Woche am Sonntag, weil wir wussten, wir würden heute wieder einen Pott machen, war am Montag das eines der Hauptduelle um den 8. Platz. Boston hat gegen Charlotte gespielt, in Charlotte bei den Hornets und hat da den Sieg davon getragen. Boston eigentlich nicht so talentiert, würde man sagen, nicht so erfahren wie Charlotte, aber wollte es einfach mehr, um es jetzt mal ein bisschen plump zu formulieren. Und ich muss sagen, ich glaube, du hattest mich ja mal gefragt, da ging es noch darum, ob Detroit, das war vor der Verletzung von Brandon Jennings, oder halt Charlotte es in die Playoffs schafft. Es sieht so aus, dass keines von den beiden Teams es schaffen wird. Detroit wahrscheinlich wegen den Verletzungen und weil bei Charlotte einfach die Verteidigung momentan zu schlecht ist. Ja, genau. Und dazu kommt noch, dass Brooklyn wieder heiß im Rennen ist. Also Miami hat so scheint es, den 7. Platz erstmal gebunkert, obwohl der Abstand jetzt auch nicht mehr so groß ist wie vielleicht noch vor ein paar Tagen. Aber Brooklyn hat jetzt ein paar Spiele in Serie gewonnen und erstmal den 8. Platz für sich ausgemacht. Ich denke, Boston ist heißester Verfolger, auch durch den Sieg gegen Charlotte. Ich glaube, Detroit hat da nicht mehr ganz so große Ansprüche. Charlotte jetzt, wie gesagt, durch die Niederlage zurückgeworfen. Indiana bin ich mir auch nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass es so, wie es jetzt ist, bleibt. Wenn es überhaupt eine Verschiebung gibt, würde ich sagen, dass Boston und Brooklyn nochmal tauschen könnten. Ja, Also klar, Brooklyn muss man den Hut vorziehen. Die haben es geschafft, irgendwie dann doch noch die Saison von einer totalen Katastrophe abzuwenden. Interessant auch, weil Atlanta den Pick von Brooklyn bekommt dieses Jahr. Mhm. Das heißt, wenn also Brooklyn tatsächlich die Playoffs verpassen sollte und in die Lottery kommt, könnte da für Atlanta ein recht hoher Pick rauskommen. Das heißt, sie hätten zwei First-Rounders dieses Jahr zur Verfügung. Und wenn man sich anschaut, dass Atlanta ja auch einige Free Agents hat, wäre das natürlich für das Management ein Riesen-Asset für Brooklyn. Ja, ein Wermutstropfen auf eigentlich, muss man ja sagen, wieder eine halbwegs verkorkste Saison. Bleiben wir bei einem Spiel, bei dem es auch um Picks ging, was allerdings genau in die andere Richtung geht. Also da ging es nicht um den achten Platz, sondern eher um einen der letzten Plätze, und zwar das Spiel Lakers gegen Philadelphia unter der Woche. Wie ihr wisst, wenn der Pick in diesem Sommer der Lakers nicht mindestens der fünfte Platz ist, müssen sie den abgeben, eigentlich nach Phoenix durch den Steve Nash Trade, aber seit der Trade Deadline im Zuge des Trades mit Michael Carter Williams geht dieser Pick dann an Philadelphia. Deswegen, zu Sam Hinkie und den Draftpick-Sammlern. Genau. Hört sich an wie, wie heißt der Typ, bla bla bla und die Schokoladenfabrik ist und Sam Hinkie und die Draftpick-Sammler. Wie heißt er denn nochmal? Willy Wonka ist er? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, die Philadelphia 76ers haben diese Niederlage, glaube ich, ganz gerne mitgenommen, im Hinblick darauf, dass das ihre Chancen verbessert, den Pick der Lakers zu kriegen. Wenn die Lakers, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, und sie sind das viertschlechteste Team der Liga, dann können sie durchaus auch auf 8, 9 oder 10 oder wie auch immer abrutschen in den Picks, je nachdem, wie die Bälle in der Lottery für sie fallen. Und das wäre, glaube ich, für den Verein eine mittelschwere Katastrophe. Denn der Pick vom letzten Jahr, Julius Randle, konnte sich durch seinen Beinbruch noch nicht beweisen. Den Pick für dieses Jahr hätten sie nicht. Also hätten sie eigentlich nur L.A. als Standort, einen recht alten Kobe Bryant, der auch verletzungsgeplagt ist, und viel Geld. Ja, also bei dem Spiel scheiden sich so ein bisschen die Geister. Vielleicht für euch als Hintergrund, beide Teams haben schon beileibe versucht, das Spiel nicht unbedingt gewinnen zu müssen. Das sah man schon, wenn man sich die Starting Fives angeschaut hat. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Es war bei den Lakers Clarkson, Ellington, Tariq Black, Ryan Kelly und Wesley Johnson, die, glaube ich, auch fast alle 40 Minuten gespielt haben. Das Spiel ging in die Overtime. Und bei Philly war das Ish Smith, Jakar Sampson, Furkan Aldemir, Nerlens Noel und Robert Covington. Also war jetzt nicht ein Duell auf allerhöchstem Niveau. Aber es ist so gewesen, dass das Spiel bis zum Ende hin super eng war. Und Philly war tatsächlich vorne mit einem Punkt. Und dann kam Jordan Clarkson und hat 1,3 Sekunden oder sogar 0,7 Sekunden vor Schluss ein Layup verwandelt. Und ehrlich gesagt finde ich es immer ein bisschen schwierig oder heuchlerisch, wenn jetzt alle Fans dann, die man so hört, auf Twitter oder in Foren oder so absolut ausrasten. Du kannst keinem Spieler, jeder von euch weiß das, der mal Sport gemacht hat, auch im Amateurbereich oder auch einfach privat, du kannst keinem Spieler sagen, dass er extra verlieren soll. Das macht kein Spieler. Insofern kannst du jetzt nicht Jordan Clarkson oder den Spielern, die auf dem Parkett waren, die Sachen vorwerfen, weil die natürlich ihr Bestes geben. Die wissen gar nicht, ob sie überhaupt in einem oder zwei Jahren noch zum Team gehören. Und da liegt es natürlich nahe, dass sie versuchen, das bestmögliche Spiel aufs Parkett zu legen, was in ihren Möglichkeiten liegt. Das ist dann höchstens vom Management irgendwie, ich sag jetzt einfach mal ganz blöde, Verletzungen vorzutäuschen oder das Spiel frühzeitig zu verlieren. Wenn du in so einer Situation bist, kann ich es absolut verstehen, dann möchte jeder Spieler das Spiel auch gewinnen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt von dir, den hast du ja gerade auch schon in unserem Vorgespräch gemacht, dass die Starting Fives, die du da gerade vorgelesen hast, das sind alles Spieler, die jetzt keine sicheren Verträge für die nächsten Jahre irgendwo sein werden. Natürlich, so ein Spiel birgt dann die Chance, sich selber beweisen zu können. Und dann wären die Spieler schön blöd, wenn sie sagen, naja, die Zukunft der Lakers, in Klammern, ich weiß noch gar nicht, ob ich hier überhaupt nochmal spielen werde ab nächstem Jahr, ist mir wichtiger als meine eigene Karriere. Das macht kein Mensch. Also einmal der sportliche Ehrgeiz, einmal auch ein bisschen an die eigene Kohle und die eigene Karriere denken. Denke ich, da kann man den Spielern wirklich keinen Vorwurf machen. Das Front Office dennoch der Lakers um Mitch Kupchak wird sich die Haare gerauft haben, dass das Spiel gewonnen worden ist, weil, wie gesagt, ich glaube, die Angst in L.A., dass man seinen Draftpick verliert, ist nicht ganz unbegründet im Moment. Ja, und ich meine, es würde naheliegen, dann zwei recht hohe Rookies unter Vertrag zu haben nächstes Jahr und dann den einen oder anderen Free Agent anzuvisieren, dann kannst du und musst du wahrscheinlich auch bei so einer traditionsreichen Franchise wieder angreifen. Ob das dann Richtung Playoffs führt, ist eine andere Frage, aber du musst dich wenigstens in die Position setzen, dann die Möglichkeit zu haben. Milwaukee, da haben wir die letzten Wochen immer schon ein bisschen unrühmlich drüber gesprochen. Es war jetzt so ein bisschen auch unser heimlicher League Pass Favorite gewesen dieses Jahr, hat allerdings abgenommen, nicht nur was das Auge betrifft, sondern auch was ganz blank die Standings betreffen. Milwaukee muss jetzt echt aufpassen, dass es nicht doch noch auf den siebten Platz abrutscht im Osten. Sind derzeit Sechster und haben zwei Spiele noch Vorsprung auf Miami. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht unbedingt so einen großen Unterschied machen wird, was das Outcome in den Playoffs betrifft, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Also ob es gegen Cleveland oder gegen Chicago geht, ich denke, die erste Runde ist das Maximum für Milwaukee. Gegen Cleveland wird es noch schneller vorbei sein. Ich glaube, gegen Chicago wäre vielleicht die Chance, ein Spiel zu gewinnen, aber in der aktuellen Form auch das nicht. Wir haben das in den letzten Wochen schon öfter mal thematisiert, dass ein Grund dafür, also ich glaube, der erste Grund ist vielleicht, dass es eine recht junge Mannschaft ist, dass man auch über eine Saison hinweg vielleicht am Ende die Puste verliert oder dass man unkonstant wird. Aber der zweite Grund ist mit Sicherheit das, was bei der Trade-Deadline passiert ist, dass Brandon Knight sich hinterher doch als Herz der Mannschaft so ein bisschen rausgestellt hat, beziehungsweise als offensive Waffe und einer der einzigen, der wirklich auch ein Shooting-Game hat. Unverständlicherweise sitzt einer, der wirklich ein Shooting-Game hat und der sich auch in der ersten Hälfte der Saison, sage ich mal, da rauskristallisiert hat, in OJ Mayo, viel zu oft meiner Meinung nach auf der Bank. Also wie gesagt, Giannis, Michael Carter-Williams und die anderen Jungs, die müssen zum Korb ziehen, müssen da ihre Punkte machen, müssen vielleicht an die Freiwurflinie, aber Dreier treffen oder auch mal die Defense rauslocken, das wird bei den beiden nicht passieren. Insofern OJ Mayo ist vielleicht einer, den man mal offen an der Dreierlinie stehen lassen kann, aber der kriegt nicht mehr die Spielzeit wie am Anfang der Saison. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch meine 2 Cent zu Dallas. Die hatten natürlich, jetzt ist jedes Spiel wichtig, aber hatten ein besonders wichtiges Spiel auswärts gegen Indiana, weil wir haben am Sonntag am Pod gesagt, dass jetzt die kommenden Spiele echt starker Tobak sein werden. Also ich glaube, man spielt da Golden State, Houston, Memphis, OKC. Und deshalb wäre es jetzt vielleicht auch ein bisschen vorschnell zu sagen, ja, die sind schon durch, was halt den siebten Platz betrifft. Sie haben derzeit 3 Spiele Vorsprung, also vielleicht für euch, wenn man immer Spiele sagt. Wir gucken uns natürlich an, wie viel Siege und Niederlagen die Teams haben. Und wenn ja Gleichstand ist, gibt's so einen Tiebreaker. Da liegt Dallas momentan nach vorne gegen Oklahoma City im direkten Vergleich, nämlich steht die Serie gerade 2-1, haben aber noch ein Spiel. Mhm. Insofern ist das alles andere, als schon in trockenen Tüchern zu sein, der siebte Platz. Und da war natürlich diese unnötige Niederlage in Indiana oder Indianapolis echt traurig. Ich habe mich auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Und da hat man gesehen, dass mit dem Kader auch einer der besten Coaches der Liga nicht unbedingt was machen kann. Dallas war dran ganz zum Schluss noch und Coach Carlisle hat einen perfekten Spielzug für, jetzt darfst du nicht lachen, Charlie Villanueva aufgedreht, der aber wirklich einen freien Dreier werfen konnte. Damit wäre man dann vorn gewesen. Er hat den Dreier oder den Wurf nicht versenken können und im Gegenzug haben sie den Dreier kassiert, unnötig, wegen der schlechten Verteidigung. Und dann ist das Spiel verloren und ich muss sagen, ich sehe da recht schwarz. Also ich freue mich über jedes Playoff-Spiel und sie haben nominell ein ganz gutes Starting-Five. Insofern werde ich da jetzt nicht sagen, ja, die kriegen eine Klatsche in der ersten Runde, aber die Ceiling ist doch maximal ein paar Spiele zu gewinnen. Das glaube ich auch. Dennoch ist die Chance für die zweite Runde meiner Meinung nach gar nicht so weit weg, wenn Houston es noch auf den zweiten Platz schafft und Dallas eben genau diesen siebten Platz halten kann. Wir haben gerade gesagt, Patrick Beverley fehlt, Dwight Howard noch nicht fit. Solche ganzen Sachen. Houston ist in dem Punkt doch verwundbar. Und wenn Dallas zur Form der letztjährigen Playoffs zurückfinden kann, glaube ich, dass das eine enge Serie werden könnte. Nur gegen Memphis oder Golden State sehe ich da eher kein Land, muss ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Ein Team, was auch leider ein Rivale der Dallas Mavericks ist, dem es wesentlich besser geht, obwohl sie nicht so weit vor den Mavericks in den Standings sind, sind natürlich die San Antonio Spurs, die jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt in den Köpfen aller GMs und Coaches der Western Conference spuken. Das Gespenst ist wieder da, könnte man wahrscheinlich sagen, oder? Man darf sie nie abschreiben. Ja. Das zeigen die letzten Jahre und auch dieses Jahr. Wir hatten sie ja mal vor einigen Wochen adoptiert als Team und sind ein bisschen näher drauf eingegangen, was sich zum letzten Jahr verändert hat. Da wurde ja recht schnell klar, dass so in allen Stats, die im letzten Jahr dafür gesorgt haben, dass sie eins der überragenden Teams der Western Conference waren, sie eigentlich nur noch im Mittelmaß irgendwie angelangt sind. Das hat sich aber in den letzten 15 Spielen gewandelt. Gerade dadurch, dass Tony Parker zur alten Form zurückgefunden hat, der mit Sicherheit 40 Spiele dafür gebraucht hat, dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und Kawhi Leonard, der unheimlich viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der jetzt regelmäßig 20 Punkte Spiele und 10 Rebounds auflegt. Es wird wieder gefährlich. Egal, wo sie in den Standings landen werden, es wird für jedes Team wieder gefährlich. Wenn diese Maschine in San Antonio einmal rollt, dann kann es auch durchaus sein, dass sie wieder in die Conference Finals reinrücken. Und ich sehe das gar nicht als so unrealistisch an, muss ich sagen. Für mich, ich denke immer, wenn ich an die Playoffs denke und San Antonio, denke ich immer, welchem Team traue ich das zu, innerhalb von 10, 12 Tagen viermal gegen die Spurs zu gewinnen? Und da sehe ich im Moment, bis auf Memphis und Golden State in absoluter Topform, kein Team, dem ich das zutrauen würde. Ja, die Spielweise wird einfach grundlegend anders in den Playoffs. Dadurch, dass du halt viel besser gameplanen kannst, du hast eine Evolution sozusagen während der Serie, dass sich Teams aufeinander einstellen, dass sich Spieler auf das Wurfbild besser einstellen, auf bestimmte Go-To-Moves der jeweiligen Starspieler. Und da liegt es dann wirklich an der taktischen Finesse sowohl der Coaches als auch derjenigen, die dann auf dem Parkett stehen, das umzusetzen und Counter-Moves sich zu überlegen. Deshalb ist das auch von der taktischen Seite natürlich nochmal sehr viel spannender dann als in der Regular Season. Ja, das ist klar. Also bei San Antonio für mich auch einer der wichtigsten Punkte, dass du mit Popovic eigentlich einen Superstar mehr im Kader hast als alle anderen, weil wenn du Greg Popovic 3-4 Tage lang Zeit gibst, sich auf dich als Gegner einzustellen, dann weißt du ganz genau, dass er jedes Play, was du irgendwie callen willst, vorher schon mal gesehen hat, seinen Jungs gesagt hat, wie sie dagegen zu verteidigen haben. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, da im Zuge dessen habe ich letztens bei einem Podcast gehört, dass wohl in der Crunchtime Miami gegen Portland gespielt hat und dann hat Portland natürlich einen Timeout genommen und hat versucht, dann einen Play aufzuzeichnen. Terry Stotts, der Coach von Portland, ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er das ganz gut schafft und dann vor allem Damian Lillard oder LaMarcus Aldridge in eine Position zu versetzen, wo sie das Spiel gewinnen können. Und dann war es tatsächlich so, dass zweimal hintereinander die Portland Trailblazers den Ball nicht einwerfen konnten, weil die Spieler von Miami, Eric Spoelstra, Chapeau, die Laufwege so unterbunden haben, dass noch nicht mal eine Anspielstation da war. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass wenn man sich wirklich detailliert mit dem Gegner befasst, dass da einiges möglich ist. Als Überleitung zu den Cleveland Cavaliers würde ich gerne auch den Coach nehmen, weil das eine der Achillesfersen werden könnten, die den Cleveland Cavaliers in den Playoffs begegnen, glaube ich. Ich glaube, Coach Blatt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel im Unterschied zwischen Popovic oder Spoelstra, die mit Sicherheit zur Elite gehören, der Liga reden, oder wie wir gerade angemerkt haben, Carlisle in Dallas, dann ist das bei Coach Blatt nicht unbedingt so, dass ich ihm zutraue, vom Coaching her eine Serie für sich zu entscheiden, sondern das wird dann eher der Coach auf dem Platz, LeBron James, erledigen. Ja, es ist ein roter Faden, der sich bei den Cleveland Cavaliers durch die Saison zieht, dass der Coach in der Kritik steht und es auch mehr oder minder gemunkelt wird oder offen darüber debattiert wird, dass der Coach dass es ihm an Ansehen mangelt, dass es ihm an Standing auch innerhalb der Coaching des Coaching-Stabs fehlt und das beginnt natürlich und hört wahrscheinlich auch auf mit der Rolle von Kevin Love. Kevin Love ist natürlich ein Spieler, der in der letzten Saison bewiesen hat oder über die letzten Saisons, dass er offensiv zu den absoluten Top-Spielern der Liga gehört. Ein Spieler, der, und das ist recht selten, einer der besten Spieler im Low-Post ist, aber eben auch ein sehr, sehr guter Schütze von draußen. Und das wird jetzt natürlich auch medial sehr stark aufgegriffen, wieso man diesen Spieler dann zu einer Marionette, die außen an der Dreilinie steht, verkommen lässt und seine Talente nicht besser in das Spielsystem integrieren kann. Und das fragt sich sicherlich nicht nur Kevin Love, sondern die Cleveland Cavaliers-Fans und auch wir als NBA-Liebhaber, sage ich mal, weil es da ja natürlich darum geht, einfach das bestmögliche Team aufs Parkett zu stellen oder die Talente des, der Spieler am besten auszunutzen. Und das wird leider momentan nicht gemacht. Nee, vor allem wird sich in Cleveland nur auf das Talent verlassen. Ich habe das Spiel gesehen gegen die 76ers. In der Zusammenfassung, in den letzten 4 Minuten ist es Cleveland da nicht gelungen, zum Punkterfolg zu kommen, weil sie ausschließlich ISO One-on-One-Plays gecallt haben. Sie haben das Spiel dann trotzdem mit einem Punkt gewonnen, weil Philadelphia auch zu dämlich war, irgendeinen Korberfolg gleichzeitig in den letzten 4 Minuten zu machen. Aber das zeigt so ein bisschen, was das Problem in den Playoffs sein könnte. Das eine Extrem hast du mit Atlanta zum Beispiel, die ja durchaus ein Gegner in den Conference Finals werden könnten, die sich nur auf Teambasketball verlassen, beziehungsweise das alles über das ganze Team regeln, da kommen wir ja später nochmal zu. Und das andere Extrem sind die Cleveland Cavaliers. Entweder LeBron oder Kyrie bringen den Ball und meist ist dann nach einer weiteren Station, wenn der Ball nochmal zurückkommt, dann auch direkt Schluss. Es wird nicht unbedingt viel gecuttet, es wird nicht unbedingt viel gelaufen, du hast Kevin Love erwähnt. Wenn er auf dem Platz steht, dann wird er an der Dreierlinie geparkt, dass LeBron vielleicht einen Kickout spielen kann. Ganz interessant, vielleicht in dem Zug, im letzten Podcast von Bill Simmons hat Goldsberry, so der Taktik- und Shotchart-Fuchs von Grantland, oder wurde da bemüht und er hat ganz cool aufgezeigt, dass Kevin Love am effizientesten ist an den gleichen Positionen auf dem Feld wie LeBron James. Das heißt, im Grunde spielen beide die gleiche Position, wenn es eng wird, aber der Ball landet natürlich immer in LeBrons Händen. Das heißt, Kevin Love muss 1, 2, 3, 4, 5 Schritte raus und kann dann nicht so genutzt werden, wie er eigentlich am stärksten ist. Wenn man sich die Stats mal anguckt, 16 und 9 dieses Jahr, 26 und 13 letztes Jahr, spricht das im Grunde Bände, wie er falsch genutzt wird und wie er vielleicht auch in der Zukunft nicht mehr genutzt wird von Cleveland. Denn ich glaube, dass Kevin Love nicht einen langfristigen Vertrag unterschreiben wird. Und es ist auch eine Aussage darüber, dass die Coaches ein bisschen sich unter Druck oder unter Druck gesetzt fühlen, diesen Paradigmenwechsel in der NBA halt mitzugehen, dass man unbedingt auf Teufel komm raus auf Dreier setzt, auch wenn man nicht unbedingt das Spielermaterial hat. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie sich die Anzahl der Dreier-Attempts, also Versuche von Kevin Love, Serge Ibaka oder auch Chris Bosh anschaut. Das sind alle Spieler, die über die Zeit erst ihren 3-Punkte-Wurf entwickelt haben. Und bei Kevin Love geht die relative Anzahl von 3-Punkte-Würfen im Vergleich zu seiner Gesamtanzahl an Wurfversuchen wesentlich steiler nach oben als bei den anderen beiden genannten Spielern. Und das ist natürlich schwierig, wenn es da so eine Dissonanz gibt, seine andersweitigen Stärken halt nicht auszunutzen, sondern zu sagen, ja, hey, wir müssen jetzt viel mehr auf Dreier setzen und der kann ja Dreier gut werfen, aber da gehen dann eigentlich einige Pluspunkte verloren, wenn man da das Spielsystem zu sehr umstellt. Und vielleicht auch im Zuge dessen, wir sind ja jetzt schon mitten in der Diskussion, aber Marco Pfohl hat über Facebook auch gefragt, ob man eben ohne Spielsystem und nur mit Isoball tatsächlich Champion werden kann. Und ich meine, über die Rolle von Love in den Playoffs haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, aber was meinst du, kann es trotzdem zum Erfolg verdammt sein, dieses System? Ich hoffe nicht, und zwar nicht, weil ich die Cleveland Cavaliers nicht mag, sondern weil ich den ISO-Ball und dieses ständige One-on-One nicht mag. Ich mag es, Teams zuzugucken, die intelligente Plays laufen, die das taktisch versuchen umzusetzen. Wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, nur auf LeBron gemünzt zum letzten Jahr, also das Talent, glaube ich, was LeBron dieses Jahr in Cleveland hat, ist ungefähr mit dem gleichzusetzen, was er in Miami hatte, beziehungsweise vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen besser, weil Wade ein bisschen angeschlagen war. Dennoch finde ich zum Beispiel Chris Bosh in guter Form stärker als Kevin Love. Aber in Miami letztes Jahr wurde intelligenter Basketball gespielt, weil Spoelstra gewisse Plays laufen lässt, weil Spoelstra meiner Meinung nach das besser coacht als Blatt, und dennoch hat es am Ende nicht gereicht. Und ich glaube, wenn du dich ausschließlich auf dein Talent verlassen musst und LeBron den Ball bringen muss, weil Kyrie kein klassischer Point Guard ist und, dann wirst du sehr schnell berechenbar, gerade in den Playoffs, wenn sich Teams auf dich einstellen können. Klar wirst du dann mal das ein oder andere Spiel haben, wo Kevin Love ein paar Dreier von außen trifft oder ein J.R. Smith heiß läuft, aber ob das reicht gegen im Osten wahrscheinlich, aber im Westen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass wenn du den besten Spieler der Welt vermeintlich im Team hast und in deinen Reihen weißt, dann wird es schwierig, da im Osten eine Serie zu verlieren. Ich glaube, im Westen sind die Teams nochmal strukturell einfach besser aufgestellt. Aber auch wenn man sich jetzt im Osten mal umschaut und ein bisschen Gedankenspiele macht, ob es nun Chicago ist oder die Hawks in den Conference Finals, beziehungsweise Chicago dann vermeintlich in der zweiten Runde, muss man natürlich tatsächlich immer die Matchups bemühen. Und auch Michael Klitsch hat über Facebook gefragt, wie dann eventuell ein Matchup zwischen Cleveland und den Hawks in den Conference Finals aussehen würde und ob wir denken, dass sich da eher die Star Power durchsetzt oder der Teambasketball. Da würde ich auch antworten, ja, dann geht es weniger um die Spielphilosophie, sondern um die konkreten Matchups. Und da hat Atlanta natürlich einige Stärken, dass sie zum Beispiel in Paul Millsap einen wahnsinnig guten Pick-and-Roll-Verteidiger haben oder jemand, der flink auf den Beinen ist, nicht so ein behäbiger, großer Spieler, der Kevin Love decken kann, ob er nun im Low-Post ist oder draußen. Das ist positiv, aber dann nochmals, ich weiß nicht, es ist super schwierig, tatsächlich in engen Spielen LeBron decken zu können müssen. Ja, ich glaube, da sollte es den Hawks auch gar nicht so sehr drum gehen, wenn dieses Matchup tatsächlich zustande kommt. Ich glaube, LeBron kannst du nur ärgern, aber nicht so, wie es die Spurs letztes Jahr getan haben, aber nicht aufhalten. Aber wenn du es schaffst, durch zum Beispiel Millsap, Kevin Love zu egalisieren in irgendeiner Art und Weise und zum Beispiel auch die defensive Präsenz von Moskow durch Al Horford ein Stück weit außer Kraft setzen kannst, weil er ihn die ganze Zeit beschäftigt, dann kommen die guten Rollenspieler von Atlanta zu tragen. Und das ist ein Kyle Korver, das ist ein Jeff Teague, der auch All-Star war, das ist ein Damari Carroll. Da glaube ich schon, dass die Hawks die ein oder andere gute Chance haben werden. Am Ende muss man sehen, ob das reicht, aber ich glaube, das würde in jedem Fall eine enge Serie werden. Ja, es wäre auf jeden Fall sehr spannend, sich das anzuschauen. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann zur NCAA weitergehen, an dich. Klar sind wir da ein bisschen amerikanisch, wenn wir uns immer fragen, wer eventuell MVP werden könnte. Das haben wir auch schon häufiger hier an dieser Stelle gemacht. Aber ich würde trotzdem die Frage gerne nochmal bemühen. Im Hinblick auf die Golden State Warriors und die überragende Saison, sie haben jetzt gestern Nacht gegen die Clippers gewonnen, stehen damit bei 61 Siegen zu 13 Niederlagen, haben noch 8 Spiele ausstehend. Wie viele Spiele müssen die Golden State Warriors gewinnen, damit Curry MVP wird? Ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile so eine Messlatte, wo du sagst, die haben so eine grandiose Saison gespielt, they have a grandiose Saison gespielt, um Weidenfeller zu zitieren, dass er gar nicht an dem, oder dass man gar nicht daran vorbeikommt, ihm den MVP Award zu geben. Würdest du da eine Benchmark setzen irgendwie? Ja, wenn sie unter 15 Spiele verlieren am Ende und so diesen Fabelrekord von den Bulls, diese 12 Niederlagen in 70 Spiele gewonnen und 12 Niederlage so nahe kommen, dann glaube ich, wird es echt eng, sich gegen Curry zu entscheiden. Andersrum, wenn allerdings die Houston Rockets mit den Problemen, die sie haben, die wir gerade genannt haben, es schaffen, Zweiter im Westen zu werden mit, sagen wir mal, 55 Siegen, dann wird es auch schwer, gegen James Harden zu argumentieren, der dann also wertvollst, es ist halt die Frage, das ist ja in jedem Jahr so, wie man den wertvollsten Spieler definiert. Ist es der beste Spieler der Liga oder ist es der Spieler, der für sein Team am wertvollsten ist? Heißt also, du nimmst Steph Curry bei Golden State raus und du nimmst James Harden bei Houston raus. Meiner Meinung nach, wenn du James Harden bei Houston rausnimmst in dieser Saison, dann sind sie bestenfalls noch ein Playoff-Team, aber das vielleicht auch richtig knapp. Wenn du Steph Curry bei Golden State rausnimmst, dann sind sie wahrscheinlich doch trotzdem unter den Top 5 im Westen. Insofern, wenn es danach geht, wer für sein Team am wertvollsten und unverzichtbarsten ist, dann wäre es für mich aber dennoch James Harden. Vielleicht nochmal als Gedankenstütze. Dirk hat 2006, 2007 den MVP gewonnen. Da haben die Mavs 67 Spiele gewonnen in der regulären Saison, waren damit bestes Team im Westen, um dann halt direkt postwendend gegen die Golden State Warriors rauszufliegen in diesem epischen Upset, könnte man wahrscheinlich sagen. Diese We Believe-Serie mit dem mit Don Nelson als Trainer, genau, Baron Davis dann nachher mit dem Dunk über Kirilenko, was wirklich einer der krassesten Playoff-Dunks war, die es bisher, glaube ich, gab. Ne? Auch so, ich glaube, der lag halt echt quer in der Luft. Der, also den gucke ich mir eigentlich heute noch sehr gern an, anders als Footage aus dieser Serie. Aber da haben eben auch alle gesagt, ja gut, er wird halt MVP, weil er der beste Spieler des besten Teams ist, großartige Saison. Und das hat dann so ein bisschen quer gelegen, nachdem sie die erste Runde verloren haben. Aber ich denke, alles um 67 Spiele oder Siege wird Curry MVP? Ich finde es wirklich, also wie gesagt, ich finde es eine interessante Definitionsfrage. Der beste Spieler der Welt ist LeBron. Dann haben meiner Meinung nach Curry und Harden beide da nichts verloren oder beziehungsweise würden den Award nicht gewinnen. Am wertvollsten für sein Team, ja, ist Harden, aber zum Beispiel auch ein Anthony Davis. Ohne Anthony Davis wäre New Orleans ein Lottery-Team und würde nicht mal an Playoffs denken können, was Anthony Davis fast im Alleingang geschafft hätte dieses Jahr. Oder auch Russell Westbrook. Wenn du Westbrook auch noch bei den Oklahoma City Thunder wegnehmen würdest, wären sie wahrscheinlich auch auf Platz 12 im Westen. Der beste Spieler des besten Teams wiederum ist aber Steph Curry. Also je nachdem, wie man das für sich auslegt, ist es dann der eine oder der andere. Ich würde mich aktuell auf James Harden festlegen. Wenn ich da einen Vote hätte, dann würde ich James Harden nehmen. Ja, schreibt uns doch einfach mal, was ihr denkt, gerade nach der Definition, welche Definition ihr aufnimmt und wer deshalb MVP werden sollte, eurer Meinung nach. Ja, dann kommen wir zu dem, was am Wochenende los ist, und zwar das March Madness Final Four der NCAA im College, im Basketball. Findet die Finalrunde statt, die Halbfinals und die und das Finalspiel dann am Montag um die College-Meisterschaft. Wenn ihr das im Fernsehen gucken wollt, bleiben euch im Grunde nur zwei Möglichkeiten, so wie ich das weiß, entweder über Sport 1 US, eigentlich nur über Sport 1 US, oder ihr kriegt irgendwie einen der amerikanischen Kanäle über Stream oder wie auch immer rein. Das könntet ihr über Sky oder Unity Media machen, je nachdem, welches Paket ihr da gebucht habt. Das vielleicht nur mal zum Hintergrund, wenn sich da einer noch schnell umentscheiden möchte, ohne Werbung für einen der beiden Sender machen zu wollen. Also im Halbfinale werden antreten die Kentucky Wildcats gegen Michigan State Spartans und die Blue Devils aus Duke gegen Wisconsin. Ich habe mir jetzt mal im Folgenden alle vier Teams ein bisschen genauer angeguckt, werde mal ein bisschen über die Starspieler des jeweiligen Teams reden und was das fürs nächste Jahr für den Draft bedeuten könnte und auch wo deren Stärken und Schwächen liegen. Ich fange mal an mit den Kentucky Wildcats. Eins der Teams oder beziehungsweise das Team, das es durch einen Finalsieg später schaffen könnte, eine 40-0 Saison hinzulegen, im Moment ist deren Rekord 38-0, werden auch als übertrieben hoher Favorit gehandelt, natürlich. Einmal deswegen, weil sie so lang sind glaube ich so, wenn man sich den Kader anguckt, das größte Team der Liga, aber auch, weil sie so tief sind. Am Anfang der Saison hat das ein bisschen dazu geführt, dass zum Beispiel jemand wie Carl Anthony Towns, der jetzt zum Beispiel als Nummer One Pick für den kommenden Draft gehandelt wird, gar nicht so auf der Rechnung stand, weil er immer nur 10, 15 Minuten mal gespielt hat, weil eben die Rotation von Coach Kelly Perry so ausgeglichen war. Das hat sich jetzt natürlich als die Playoff-Runde beziehungsweise als die entscheidenden Spiele anstanden, ein bisschen gewandelt. Also die Starspieler spielen auch dementsprechend mehr. Sie sind Number One in der ganzen Country im Defensive Efficiency, was unter anderem natürlich daran liegt, dass Carl Anthony Towns und Willie Cauley-Stein, einer der ebenfalls als Projected Lottery Pick gehandelt wird, riesengroß sind und alles wegblocken, was da in Richtung Korb zieht. Was sie aber nicht gut machen, und das ist ein bisschen erstaunlich und hängt, wie gesagt, vor allem mit dem Anfang des Jahres zusammen, ist das Defensive Rebounding. Da sind sie aktuell Nummer 205 im ganzen Land, was man nicht glauben sollte bei den ganzen großen Leuten. Krass. Aber dennoch, seitdem Towns und Stein mehr spielen, hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Also wie gesagt, Towns und Stein werden als Lottery-Pick gehandelt. Devin Booker und Trey Lyles, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ebenfalls als First-Runner. Daran sieht man schon so ein bisschen, wie tief dieses Team ist, wenn es dazu kommen könnte, dass Kentucky eben vier First-Rounder im kommenden Draft haben könnte. Carl Anthony Towns habe ich mir natürlich als Knicks-Fan ein bisschen genauer angeguckt, weil er eventuell, wenn wir ein bisschen Glück haben, auch bei uns landen könnten. Vergleiche ich so ein bisschen mit, also ist er sehr hochgegriffen, aber mit Anthony Davis, weil er doch in der Defense durch seine unheimlich langen Arme ein gutes Shotblocking hat, ein gutes Rebounding, aber eben auch von draußen schießen kann. Den ein oder anderen Dreier in der Saison hat er schon eingestreut, beziehungsweise auch Würfe aus der Mitteldistanz. Er ist erst 19 Jahre alt, insofern, und das gilt fast für alle, die ich jetzt gleich so mal erwähne, aus allen Teams noch relativ rough. Also ich glaube, bis auf Okafor ist da keiner, der schon in der einen oder anderen Richtung ein ausgereiftes NBA-Ready-Spiel hat. Und auch wie das immer so ist, sind die Jungs natürlich auch noch relativ dünn, wenn es darum geht, sich vor allem unterm Korb mit NBA-Größen messen zu müssen. Aber Towns ist mit Sicherheit einer dieser Prospects, die eine gute Rolle spielen können. Zweites Team, die Wisconsin Badgers. Rekord 35-1, also im Grunde gar nicht mal viel schlechter als Kentucky. Trotzdem irgendwie bei vielen nicht so auf der Rechnung gewesen am Anfang des Jahres. Number one in Offensive Efficiency. Das liegt unter anderem an Frank Kaminsky, dem der Maurer, der weiße Center, der Seven-Footer von Wisconsin. Erinnert mich persönlich ein bisschen an Brook Lopez, weil in der Defense ist da doch noch das ein oder andere Loch, aber gerade in der Offense hat er ein paar gute Moves und auch echt einen guten Schuss aus der Mitteldistanz, womit er ultra gefährlich im ganzen Turnier jetzt schon war. Und Sam Decker, der gerade in den letzten Spielen eben der Forward der Badgers gezeigt hat, dass er durchaus die erste oder zweite Option sein kann. Ich glaube, beide von denen könnten in die Lottery reinrutschen, wenn es um den Draft geht, werden aber mit Sicherheit auf jeden Fall First-Rounder werden. Trayvon Jackson, vielleicht das noch zum Hintergrund, ist so ein bisschen, sagt man jedenfalls, so das Dark Horse bei Wisconsin, beziehungsweise vielleicht so ein Heat-Check-Guy. Er war relativ lange verletzt, der Point Guard, und allein durch seine guten Dreierquoten übers Jahr hinweg gesehen, könnte er dafür sorgen, dass es vielleicht eventuell doch ein Upset geben könnte, wenn sie im Halbfinale gegen Duke spielen. Zu denen komme ich jetzt, 33-4 der Record. Wurde, glaube ich, über Duke das ganze Jahr schon am meisten geredet, weil von Anfang an der Saison feststand, dass Okafor der erste Pick werden wird. Unheimlich ausgereiftes Offensivspiel. Wurde direkt verglichen mit Tim Duncan, was für mich als besten Power Forward aller Zeiten wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen ist. Ich würde ihn eher erstmal vergleichen mit Big L, weil seine Post-Moves, wie er sich unterm Korb bewegt, doch recht ausgereift sind und auch er jetzt schon diesen Körper mitbringt, der NBA-ready sein könnte. Justin Winslow wäre da noch zu nennen, auch ein Projected First-Round-Pick, der Duke jetzt durch das Turnier tragen soll. Sie sind Nummer 3 in Offensive Efficiency. Gleichzeitig treffen die Gegner, aber das fand ich ganz bemerkenswert, mit 61% die meisten 2-Punkte-Würfe von allen Teams, die jetzt noch im Final Four dabei sind. Heißt also im Grunde, dass Duke nicht unbedingt ihre Gegner zu Dreiern zwingt, sondern denen eher 2-Punkte-Würfe gestattet. Ich bin mal gespannt, wie das sich im Turnier niederschlagen wird, weil zum Beispiel im Halbfinale gegen Wisconsin so jemand wie Sam Decker oder gerade erwähnt Trayvon Jackson durchaus die Möglichkeit hätten, dann eben auch Dreier oder freie Dreier zu schießen. Letztes Team, Michigan State Spartans. Ja, vielleicht der Underdog, wenn es jetzt um diese drei oder um diese vier Halbfinalisten geht. 27-11, ein recht durchschnittlicher oder knapp überdurchschnittlicher Record. Das Überraschungsteam um diese Coaching-Legende Izzo, der schon seit, ich glaube, 20 Jahren bei Michigan State coacht. Mich hat ziemlich überrascht, dass sie das Team von Coach Pitino Louisville im Viertelfinale in den Elite Eight rausgeschmissen haben. War super knapp. In der Overtime hat sich dann Michigan State durchgesetzt. Das konnte ich dann auch über Sport 1 gucken in den letzten Tagen. Das war ganz cool. Ja, auch die Stats von denen, Nummer 7 in Assist Rate. Im Grunde bei allen wichtigen Stats, Offensive und Defensive Efficiency, liegen sie überall im Mittelfeld, was ja auch der Record so ein bisschen aussagt. Stars haben sie im Grunde nicht. Wenn es einen gibt, der so ein bisschen herausgeragt hat, dann war das Denzel Valentine, der Forward. Bester Name der Draft bisher. Ja. Wird wahrscheinlich auch noch in der First Round gepickt werden im Sommer oder ganz früh in der zweiten Runde. Ja, ist so ein Arounder, richtig schießen kann er nicht. Gut zum Korb ziehen kann er, gut verteidigen kann er, gut rebounden vielleicht. Wenn man ihn vergleichen müsste mit jemandem, dachte ich, so ein Iguodala-Type. So ein Arounder, den du quasi auf 3-4 Positionen einsetzen kannst, ohne dass du einen großen Verlust haben wirst. Ansonsten wäre noch Travis Trice zu nennen, der wahrscheinlich auch Ende der ersten Runde oder Anfang der zweiten Runde gepickt wird. Also wenn ihr das alles so hört, sind durchaus ein paar Namen dabei, an die ihr euch über den Sommer mal gewöhnen könntet. Entschuldigung. Weil wahrscheinlich viele von den Jungs, die jetzt im Final Four stehen, dann doch auch in der NBA gepickt werden, beziehungsweise ab Sommer für das ein oder andere Team auflaufen werden. Mein Tipp, und da gehe ich, glaube ich, mit der Meinung von allen, ist eigentlich Kentucky. Allerdings glaube ich, dass wenn es ein Upset geben könnte, dann, dass sich Wisconsin im Halbfinale gegen Duke durchsetzen würde. Dann im Finale. Und dann im Finale gegen Kentucky vielleicht auch eine Chance hätte, aber wenn es normal läuft, glaube ich, dann ist Kentucky eigentlich fast nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, im Sweet 16 war das, da hatte, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben, hat irgendein Team vorher gesagt, naja, so gut finden wir die doch nicht. Das Spiel haben sie dann 76-38 gewonnen. Also wenn Kentucky ernst macht, dann ist es schwer, die aufzuhalten. Was den First-Round-Pick angeht, glaube ich, wird das relativ auch wird es davon abhängen, welches Team sich hinterher durchsetzt, wenn Duke gegen Kentucky im Finale spielen sollen. Das ist so das, was sich ganz Amerika eigentlich wünscht. Wer dann die bessere Rolle spielt, Okafor oder Towns, wird meiner Meinung nach auch der First-Round-Pick. Ja, du als Experte, danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Ich habe mir jetzt ein paar Videos mal angeguckt. Jetzt fängt auch so langsam die Zeit an, wo man dann irgendwie ein paar Scouting-Videos oder Scouting-Reports sich durchliest. Ja. Draft Express zum Beispiel macht da einen super Job. Da sieht man auch, dass unter den ersten 6 Picks, die also im Mock-Draft sozusagen dann 4 Spieler sind, die halt entweder bei Kentucky oder bei Duke spielen, die sind da natürlich sehr prominent vertreten. Das liegt aber vor allem daran, dass, glaube ich, im College-Basketball sich wirklich vor allem athletisch die Spreu vom Weizen antrennt und man da einfach, wenn man eine überragende Athletik hat, super viel machen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel den Willie Cauley-Stein nimmst oder eben natürlich dann auch die beiden Großen mit Towns und Okafor, die dominieren dann vor allem halt während der Saison schon sehr, sehr stark die anderen Big Men. Und dass man sich da nicht vielleicht dann auch blenden lässt. Also du hast da auch wohl einige ausländische Spieler jetzt, die so projected sind, in der Lottery halt von der Theke zu gehen, in Anführungsstrichen. Du hast zum Beispiel Moudier, der ja derzeit in China gespielt hat, bis er sich verletzt hat. Dann hast du Kristaps Porzingis, ein Litauer, glaube ich. Und Mario Hezonja, der glaube ich bei Barcelona spielt und aus Kroatien kommt. Diese drei sind natürlich dann jetzt ein bisschen eher wieder in den Hintergrund geraten durch die March Madness, das NCAA Tournament. Sind natürlich diese ganzen Stars jetzt im Vordergrund und gerade du sagst es, derjenige, der sein Team vielleicht zum Titel führt, hat dann nochmal einen extra Push. Das ist, finde ich, interessant, was das mit diesen ausländischen Prospects macht, ob die dann eher ein bisschen sozusagen so ein Mythos bekommen. Wir hatten es letztes Jahr bei Dante Exum gesehen, da wusste eigentlich keiner wirklich, was zu erwarten war und weiß es eigentlich bis heute nicht, jetzt fast ein Jahr danach. Ich finde es interessant. Meinst du, dass die dann eher die Finger davon lassen oder manche Teams jetzt wissen, okay, jetzt wissen wir, wer das ist, haben vorgespielt beim NCAA-Tournament, nehmen wir doch lieber den Rohdiamanten von Übersee? Ich glaube, die Meinung der GMs, könnte ich mir vorstellen, ist so ein bisschen 50-50. Es gibt ja durchaus viele Beispiele mittlerweile, wo Europäer es geschafft haben, zur absoluten Elite der NBA zu gehören. Allerdings gibt es auch, wenn man sich so vergangene Drafts anguckt, mit Darko Milicic, mit Andrea Bagnani oder Dante Exum, immer wieder Exemplare, wo man sagt, naja, das ist völlig in die Hose gegangen. Die wurden in Europa total gehypt. Oder Jan Wesley von Washington. Ja, oder auch zum Beispiel Bogdanovic, der in, was war er, Spieler des Jahres in Europa, in der Euroleague zum Beispiel, der eine Rollenspielerfunktion bei Brooklyn hat, in einem Team, was so gerade in die Playoffs kommt. Ja, Teletovic auch. Teletovic, genau. Das heißt, solche Beispiele führen dazu, dass vielleicht manche GMs dazu neigen werden zu sagen, naja, wir verlassen uns ein bisschen mehr auf die amerikanischen Spieler, weil wir wissen, wie die Ausbildungsstruktur in den jeweiligen Colleges ist und gerade wenn jemand für Kelly Perry oder für Coach K oder für Pitino spielt, dann wissen wir, wie die ihre Spieler ausbilden und dass wir damit was anfangen können. Andererseits natürlich, klar, ich glaube auch, wenn es um den Number One Pick geht, dann wird das Final Four jetzt mitentscheidend sein, aber für alle anderen Picks, die danach kommen, es ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis zum Draft und ich glaube, dann geht's auch damit los, dass die ganzen Prospects für die einzelnen Teams vorspielen werden, ja. Dann geht's nochmal da los, dass die ganzen Scouts über das ganze Jahr hinweg ihren GMs ihre ganzen Scouting-Reports vorlegen werden und man sich jeden Prospect nochmal angucken wird. Ich glaube, ja, für die Top 2, 3 vielleicht mag das ausschlaggebend sein, aber die anderen müssen sich da, glaube ich, nicht verstecken, gerade weil die Teams auch wirklich die Chance haben, die Jungs nochmal live zu sehen, wenn es dann in die Tryouts geht. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Auch die Interviews, dass man einfach ein Gefühl für den Charakter des Spielers genau bekommt, das muss ja auch, sage ich mal, in die Team- und Philosophie halt reinpassen und auch so ein bisschen in die Vereinskultur. Ja. Und Struktur, insofern spielt das natürlich eine große Rolle und das bleibt ja den Medienvertretern dann vorbehalten, was da hinter verschlossenen Türen sozusagen passiert. Aber es ist halt immer so ein Trade-off zwischen rohem Talent und, sage ich mal, schon so ein mehr oder minder polierten Gesamtpaket. Und das hast du halt jetzt wenn du zum Beispiel, wie gesagt, alles unter Vorbehalt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn du zum Beispiel so einen Frank Kaminski nimmst, für mich ist das ein Spieler, der schon verglichen mit anderen Spielern, die in der Lottery gepickt werden, jemand, der recht weit ist, der ein ganz gutes Arsenal hat, ein Gesamtpaket, kann rebounden, kann schießen, aber der wirft dich jetzt nicht vom Stuhl, der haut dich jetzt nicht um. Und letztens habe ich mit dir halt jetzt das erste Mal Kentucky geguckt und dann habe ich echt dieser Willie Cauley-Stein, offensiv nichts whatsoever, vielleicht ein bisschen Jumper, aber dieses defensives Gespür, wie der halt hinter den Point Guards und hinter den Guards hergehechtet ist. Als Seven-Footer. Als Seven-Footer, also das beeindruckt dann schon und ich glaube, das finde ich sehr interessant, wie dann die GMs ticken, ob sie sagen, okay, wir nehmen vielleicht jemand, der eher so eine Ceiling hat wie Kelly Olynyk, guter Shooter, Ergänzungsspieler oder jemand, der vielleicht in 3-4 Jahren wirklich explodieren kann. Ja, man muss das auch immer im Kontext sehen. Ich meine, wenn du Seven-Footer in der, zum Beispiel in der NCAA bist, dann bist du recht schnell auch der dominanteste Spieler sofort, auch gegenüber anderen Teams, weil man muss ja sagen, bis auf die Top 32 Unis spielst du auch übers Jahr hinweg mal gegen richtig, richtig schlechte Teams. Das verführt ein bisschen dazu, manche Spieler zu pushen. Das wird aber in den Profis oft auch so gemacht. Erinnere dich an die Basketball-WM, wo alle gesagt haben, was Kenneth Faried für ein toller Hecht ist, weil er gegen die ganzen, ich sag's jetzt mal übertrieben, 1,80 großen internationalen Spieler eine tolle Rolle gespielt hat und jeden Rebound gekriegt hat. Das sah dann in der NBA, gerade in der ersten Hälfte der Saison, wieder komplett anders aus. Ich glaube, da sollte man sich nicht zu schnell von verleiten lassen. Dennoch ist es wirklich so, wenn du bei einem 19-Jährigen wie Stein oder wie bei Towns oder Okafor schon so gute Anlagen siehst, dann haben die natürlich noch 12, 13 Jahre Zeit, sich zu entwickeln und peaken vielleicht in ihrer Leistung auch erst in 7, 8 Jahren. Und wenn du das frühzeitig erkennst, kannst du dir gerade durch die Rookie-Verträge in der NBA für richtig kleines Geld einen sehr, sehr guten Prospekt holen. Ja, das stimmt. Sollen wir zu den Hawks gehen? Ja, absolut. Die Hawks sind adoptiert und haben jetzt 5 Spiele mit dem gestrigen Spiel absolviert von seit letztem Mittwoch und stehen natürlich sehr gut da, haben den Top Seed im Osten unter Dach und Fach, sind also die beste Mannschaft mit dementsprechend dann auch Homecourt Advantage mit maximal 4 Heimspielen in der 7-Spiele-Serie durchweg bis zu den Conference Finals und haben dann dementsprechend auch schon angefangen teilweise ein bisschen die Starting Five und die Veteranen zu schonen und ein paar andere Spieler zum Zuge kommen zu lassen. Wir haben letzte Woche mal darüber gesprochen, dass es ein sehr schmaler Grat ist, junge oder generell etablierte Spieler dann zu schonen, aber nicht aus dem Rhythmus zu werfen, dass du immer noch ein gewisses Momentum bis in die Playoff trägst. Und das ist dann auch im Spiel gegen Orlando, im ersten Spiel der Woche, 95-83 gewonnen, dann klar geworden. Bis dato hatten die Hawks 3 Spiele hintereinander verloren. Man hat auch das insbesondere bei Al Horford gesehen, der recht müde Beine hatte. Und da ist es dann wichtig, wenn du auswärts gegen das 5 schlechteste Team der Liga spielst und auch lange zurückliegst, dann vielleicht doch den Hebel wieder umzudrehen und zu sagen, gut, dann müssen wir halt jetzt die Starting 5 spielen und wir sollten das Spiel jetzt gewinnen, damit wir nicht eine Niederlagenserie von 4 Spielen haben. Und das haben sie dann auch bekommen. Dementsprechend hat dann auch Jeff Teague nach dem Spiel gesagt, it was a big win for us to get our confidence back and we know we are a good team, we just had to go out and play like one. Und ich glaube, das ist genau das, was dieses Team dann eben auch braucht, dass man einen Rhythmus findet, in dem man zwar weniger spielt und sich ein bisschen schont, aber gleichzeitig auch noch Spiele gewinnt. Sieht man ja auch in der Spielzeit, also Paul Millsap mit 36 Minuten und Kyle Korver mit 36 Minuten. Im Grunde alle Starter über 30, also so unwichtig war ihnen das Spiel dann doch nicht. Wie sieht es eigentlich aus? Da habe ich jetzt gar nicht mehr, vielleicht kommst du da auch noch zu dieser Shooting-Saison von Kyle Korver. Ja, spreche ich gleich. Sprichst du gleich drüber? Genau, okay, also mehr oder minder habe ich das Spiel gegen Milwaukee komplett zu einem Kyle Korver Love-Affair umgedreht, also da komme ich jetzt gleich drauf. Ich meine, die Spiele werden wir jetzt auch mehr oder minder durchgehen und dann das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Playoffs und den Möglichkeiten, ja, die Atlanta dieses Jahr hat. Dementsprechend kurz auf Freitag das Spiel gegen Miami konnte gewonnen werden, 99-86, war ein super hektisches Spiel, 35 Turnover, 39 Free-Throw-Attempts insgesamt. Interessant fand ich, dass Bolstra versucht hat, Atlanta zu überraschen mit einer extrem kleinen Aufstellung. Sie hatten nur einen klassischen Big in Udonis Haslem, der insgesamt überhaupt gespielt hat. War teilweise echt Beasley als Center aufgestellt. Also Walker 40 Minuten fast. Henry Walker hat 11 Dreier gechuckt, 4 getroffen. Weiß nicht, was man davon halten sollte, aber gut. Die Bank von Atlanta ist, wenn man jetzt ohne Mike Scott spielt, der noch an einem gebrochenen Zeh laboriert und Dennis Schröder stand für Jeff Teague in der Starting Five, ist natürlich wahnsinnig dünn. Da kommt nicht wirklich viel, wenn du Kent Bazemore, Mike Muscala, Shevin Mack von der Bank bringst, und das ist auch eines der Punkte, die ich jetzt nachher nochmal anführen möchte, die gefährlich sein werden in den Playoffs. Ja. Also da müssen die ersten, sage ich mal, 7 in der Rotation, wenn du noch Schröder und Antic vielleicht noch mit Abstrichen dazu nimmst, schon echt viel abreißen, und das wird meiner Ansicht nach auch maximal eine 7-8 Spieler-Rotation werden in den Playoffs. Samstag dann in Charlotte. Das Spiel ging verloren mit 115 zu 100. War aber auch antizipierbar, weil die komplette Starting Five geschont worden ist. Da kriegst du dann so Spiele wie Kent Bazemore scored 20, Mike Muscala 18 und 10. Man sieht bei solchen Spielen auch, dass Atlanta sehr stark auf den Jumpshot natürlich ausgerichtet ist. Du hast in dem Spiel nur 22 Punkte gehabt, die unterm Korb erreicht oder erzielt worden sind. Und da habe ich mir mal ein Stat rausgesucht. Dennis Schröder führt tatsächlich die Atlanta Hawks in der Kategorie an relative Korbversuche in Ringnähe. Also welcher Anteil an den Gesamtkorbversuchen wird direkt unterm Ring genommen. Und das ist bei Dennis Schröder bei 38,5. Das heißt, jeder dritte Wurf, den nimmt er unterm Ring. Das ist ziemlich wenig. Das heißt, es gibt wirklich super viele Jumpshots. Wenn du dir mal Memphis anschaust, da gibt es schon einige Leute, die über 40% unterm Korb brauchen. Die klassischen Low-Post-Scorer natürlich. Und da ist schon eine gewisse Abhängigkeit zum Sprungwurf auf jeden Fall ersichtlich. Heißt auch gleichzeitig, dass Paul Millsap wahrscheinlich so ein bisschen in die Kategorie reinfällt, die du vorhin mal genannt hattest, im Vergleich der Power-Forwards, die gerne Dreier schießen oder beziehungsweise gerne von außen mehr schießen. Wenn du sagst, bei Dennis Schröder mit 38% hat er die höchste relative Quote, das heißt ja, dass mehr als zwei Drittel der Versuche von Paul Millsap keine Low-Post-Punkte sind, was für ein Power-Forward jetzt nicht unbedingt so gewöhnlich ist, und von Al Horford gleichzeitig auch, der auch sehr oft für ein 12-15-Footer settelt und dann den Sprungwurf nimmt. Die Pick-and-Rolls, glaube ich, das führt dazu, die Pick-and-Rolls mit Jeff Teague bei den beiden klappen immer sehr gut, aber das neigt dann natürlich auch dazu, dass man sich darauf verlässt, und wie du gerade gesagt hast, in den Playoffs, das Spiel wird langsamer, das Spiel wird körperbetonter, dann musst du eben auch unterm Korb zeigen, dass du es kannst. Ja, viel Pick-and-Pop eben auch, ne, dass man nicht unbedingt abrollt, sondern dass das Spacing dann passt und dass dann eventuell halt Teague oder der Ballführer in die Zone ziehen kann, das macht Dennis Schröder ja auch ziemlich häufig. Vielleicht nochmal zu dem Spiel, wo jetzt die 5 Starter Platz genommen haben auf der Bank, die Bedeutung der Starting Five. 3 Spieler der Starting Five haben ein VORP, also ein Value Over Replacement nennt sich das, sprich, wenn man das vergleicht mit einem durchschnittlichen Spieler, von über 3, was ein sehr hoher Wert ist. Das heißt, ich glaube, es sind Horford, Millsap und Teague. Nicht eine T-Marke? Stimmt. Eine Eigenmarke. Also, der nächste Podcast gesponsert von Milford. Und das zeigt natürlich, dass da die Starting Five einen sehr, sehr hohen Wert einnimmt. Das Kai Korver-Spiel quasi, du hast es erwähnt. Endlich. Montag wurde gegen Milwaukee gewonnen, 101 zu 88. Da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Also auf den Spielverlauf selber. Ich weiß nicht, ob ihr es über die Highlights mitbekommen habt. Kai Korver hat in gefühlten, 50 Sekunden 11 Punkte erzielt. Ah, das habe ich gelesen. Hast du es? Du müsstest es dir aber mal anschauen. Gesehen. Weil, also vielleicht auch für euch, geht mal auf YouTube oder so, die üblichen Highlight-Zusammenschnitte. Und das Spiel gegen Milwaukee. Das war nämlich großartig. Also er hat sonst, ich glaube, er hat auch insgesamt nur 11 Punkte erzielt, sonst alle Würfe verworfen. Aber dieses Spiel und besonders diese Sequenz zeigt ganz deutlich den Einfluss von Kai Korver auf das Spielgeschehen und das Spielsystem der Atlanta Hawks. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Spieler, der so einen großen Impact ohne Ball ausübt wie Kai Korver. Du hast ähnliche Spielertypen wie J.J. Redick zum Beispiel, die sehr viel um Blöcke laufen. Mike Dunleavy wäre auch noch eine Person bei den Bulls, die einfach durch ihre schiere Gefahr des Sprungwurfs Reaktionen hervorrufen bei den Gegnern, die dann dazu führen, dass man zum Korperfolg kommt. Ich hatte letzte Woche auch bei Things That Make Me Smile diesen Decoy-Spielzug erwähnt. Das machen die Hawks sehr, sehr viel. Und dementsprechend ist das PER, das Player Efficiency Rating von Kyle Korver, auch total irreführend. Das ist nämlich nur eine 14,7. Der Ligadurchschnitt liegt bei 15, das heißt, so gesehen wäre er ein unterdurchschnittlicher Spieler, was natürlich kompletter Quatsch ist in diesem Fall. Und da habe ich eben auch ein paar Sachen mir noch rausgeschrieben, ganz klassisch. Klar, 49,4% vom Downtown ist natürlich schon eine abartige Quote. Er kratzt momentan an der 50-50-90. Ist das noch in Schlagdistanz? Also zwischenzeitlich war es nach dem All-Star-Game ist ja mal ein bisschen runtergegangen. 49,4. Generell 49,3 von Downtown. Wow, 49% von der Dreierlinie. Ja, Wahnsinn. Das musst du dir mal reintun. Und vielleicht, um euch das auch nochmal klarer zu machen, es gibt so einen Wert in diesen Advanced Stats, der nennt sich True Shooting. Der errechnet eine Wurfquote anhand der Schwierigkeit der Würfe. Das heißt, wenn jemand wie DeAndre Jordan mit 60%iger Erfolgsquote Dunks macht, ist das natürlich weniger hoch einzuschätzen, als wenn Kyle Korver 50% Dreier versenkt. Da werden dann auch noch Freiwürfe mit reingezählt, sodass zum Beispiel DeAndre Jordan dieses Jahr eine True-Shooting-Quote hat, die niedriger ist als seine eigentliche Feldwurfquote wegen den Freiwürfen. Ja. Und die liegt nämlich bei 63,7%. Die ist immer noch wahnsinnig hoch eigentlich. Kyle Korver hat ein True-Shooting von 70,4%. Du kannst mir jetzt sagen, wie viele Spieler seit 1960 ein True-Shooting-Wert, einfach nur irgendeine Zahl, ein True-Shooting-Wert von 70% hatten. Ich sag dir, es sind sau wenig. 2? 3. 3? Ja, das hatte aber Tyson, ohne jetzt, dass ich irgendeinen Namen im Kopf habe, tatsächlich. Tyson Chandler einmal und Artis Gilmore 1981. Das haben die beide gemacht, indem sie, also auch Chapeau an sie, indem sie zusammen addiert in den beiden Saisons 3 Dreier versucht haben. Das heißt, die haben halt sehr hocheffizient Freiwürfe und Korbversuche bekommen oder verwandelt. Aber das ist natürlich eine historische Saison, die Kyle Korver da spielt. Absolut. Bei Tyson Chandler, er ist natürlich einer der wenigen Big Men, die Freiwürfe ganz gut treffen. Das spielt ihm natürlich da in die Karten, aber 70% True Shooting bei Kyle Korver, das finde ich fast noch, ich glaube, das finde ich bemerkenswerter als 50-50-90, obwohl das natürlich schon jenseits aller Vorstellungskraft ist, aber 70% True Shooting. Und wir hatten mal, als wir, ich glaube, irgendwann am Anfang, als die Hawks so richtig heiß gelaufen sind, hatten wir mal, wie viele Punkte pro Wurfversuch Kyle Korver macht. Ich glaube, es waren 1,3 oder 1,2 Punkte pro Wurfversuch. Alleine das zeigt schon, wie du richtigerweise gesagt hast, dass so ein PER total irreführend ist, weil das heißt im Grunde, wenn er abdrückt, dann ist er drin. Ja, und vor allem 80% seiner Würfe sind halt Dreier. Das spielt natürlich damit rein. Insofern, um vielleicht nochmal abschließend auf diese Sequenz einzugehen, diese 11 Punkte in 60 Sekunden, das waren immer andere Dreier. Und händeringend hat Milwaukee schon ihn gesucht und wusste, weil die Fans sind natürlich aufgestanden, ist echt, Kyle Korver ist so ein Momentumspieler, nenne ich ihn jetzt auch einfach mal, der wirklich auch in den Playoffs dann ein Spiel drehen kann, die Stimmung drehen kann. Das Team geht natürlich total mit, alle rasten aus, auf der Bank, auf der Tribüne. Und spätestens nach dem ersten Dreier, den er gefühlt 2 Meter hinter der Dreilinie versenkt hatte, wussten alle, der nächste Ball geht definitiv zu Kyle Korver. Und das gibt es nur bei manchen Spielern, die wirklich heiß laufen. Stephen Curry natürlich ganz prominent. Und dann haben sie halt ihn gesucht und es sind halt 3 Spieler von Milwaukee auf ihn drauf gesprungen quasi. Und du hast es in der Zeitlupe gesehen, er hatte vielleicht 3 bis 5 Zentimeter Platz vor 3 Händen, die kamen. Und es war halt nur Swish. Aber dennoch habe ich bei Kyle Korver immer auch bei so einer Sequenz, ich habe sie nicht gesehen, aber das hole ich auf jeden Fall nach, immer das Gefühl, er ist kein Heat-Check-Guy, dass er sich total unrealistische Würfe nimmt, sondern ich habe immer das Gefühl, und das natürlich durch seine Quoten dann auch bestätigt, wenn er heiß läuft, dann nimmt er sich trotzdem Schüsse, von denen er weiß, dass er eine gute Chance hat, dass die reingehen, und nicht so wie ein J.R. Smith, der auch gerne mal dann versucht, irgendeinen Fadeaway-Dreier von fast von der Mittellinie zu nehmen, nur weil er vorher mal 2 getroffen hat. Da ist er dann doch deutlich konservativer in seiner Wurfauswahl, beziehungsweise deutlich effizienter als Jungs wie Jamal Crawford oder J.R. Smith oder die anderen klassischen Heatcheck-Jungs. Ja, genau. Also ich habe jetzt noch ein paar generelle Sachen. Da können wir vielleicht noch in die Diskussion einsteigen. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde, aber dann sind wir auch durch. Ball-Movement ist natürlich, also die Ballbewegung ist natürlich eines der großen Do's und eines der großen roten Fäden, die sich durch das Spielsystem von Atlanta ziehen. Und das macht natürlich auch aus, wieso viele Spieler von Atlanta so hochprozentig von der Dreierlinie treffen, weil immer der Extrapass gespielt wird. Man kennt das noch von San Antonio, die das natürlich perfektioniert haben. Man könnte tendenziell behaupten, dass Mike Budenholzer, auch ein alter San Antonio-Schüler oder Schüler Mike Popovich, das jetzt in Atlanta perfektioniert hat, weil man da wirklich sieht, Atlanta ist das Spiel mit den zweitmeisten Assists, den fünftmeisten Steals und den viertmeisten Dreipunkterfolgen. Insofern, man kann vielleicht auch nochmal sehen, also in der Gefahr, euch jetzt mit Statistiken zu überschütten, aber bis auf Schröder und Jeff Teague werden alle erfolgreichen Dreier des Teams zu 90%iger Wahrscheinlichkeit assistiert vorher. Das heißt, fast jeder Dreier, der getroffen wird, geht einem Assist zufolge. Nach einem Assist folgt dann der Dreier. Und das ist natürlich einfach dieser Prototyp des modernen Basketballs. Und wäre doch interessant, wenn die beiden in den Finals gegeneinander spielen würden, ob sich diese Spielsysteme dann gegenseitig egalisieren. Stimmt. Oder ob die Bälle nur so über nur den Court fliegen. Gar keine Zweier. Ja. Die werden alle ausgewechselt. Das ist Bedingung dafür, nur Dreier zu werfen. MVP Matt Bonner. Ihr fragt euch vielleicht, ja gut, letztes Jahr war doch auch Mike Budenholzer schon da, war sein erstes Jahr als Coach. Auch spielerisch hat sich nicht so viel getan oder von den Zu- und Abgängen. Wieso ist denn jetzt Atlanta als Erstplatzierter so viel besser als letztes Jahr, wo sie Achter wurden? Ich habe mir das mal angeguckt. Sie werfen tatsächlich einfach mehr Dreier zum größten Teil, 6,8% mehr als letztes Jahr, haben aber gleichzeitig auch eine wesentlich flüssigere Offense. Das liegt vor allem daran, dass sie weniger den Ball wegwerfen, haben 6% weniger Turnovers. Und das kann man tatsächlich an unserem deutschen Wunderboy Dennis Schröder festmachen, der einen Riesensprung gemacht hat. Der wesentlich weniger Turnovers fabriziert und wesentlich ruhiger agiert. Und das spielt natürlich eine große Rolle in so einem auf Pässe und Ballbewegung ausgelegten Spielsystem wie bei den Atlanta Hawks. Total. Und sie haben einen gesunden Al Horford zurück. Das darf man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen. Das war letztes Jahr nicht so über weite Strecken. Ich glaube, Al Horford ist so im zweiten Drittel der Saison wieder zurückgekommen oder kurz vor den Playoffs war es, aber er hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen und ein Team, was davon lebt, auf jeden sich verlassen zu müssen. Das sieht man jetzt auch schon ein bisschen. Ich glaube, zum Beispiel so eine Verletzung von Mike Scott, da mag man sagen, naja, das ist jetzt nicht unbedingt der Superstar-Player in der NBA. Ja, aber ich glaube, er ist ein ganz entscheidendes Puzzle und sie können auf keins dieser Puzzleteile verzichten und das war eben letztes Jahr mit Al Horford der Fall, der vielleicht ein größeres Puzzleteil ist als andere. Zwei Punkte vielleicht noch von mir. Es wurde auch über Facebook gefragt, ja, wie sieht das eigentlich aus? Wird Atlanta tendenziell geschockt von einem Playoff-erfahrenen Team wie Indiana? Da habe ich mir mal angeguckt, ja, wie erfahren ist eigentlich Atlanta oder sind die Spieler in Atlanta? Da haben schon einige Leute einiges an Playoff-Spielen abgerissen. Thabo Sefolosha zum Beispiel, den man häufig jetzt vergisst, gerade genesen von seiner Verletzung. 78 Playoff-Spiele bisher, Paul Millsap 55, Al Horford 48, Jeff Teague 36 schon und DeMar Carroll 11. Also die sind durchaus erfahren. Es ist jetzt nicht so, dass die alle grün hinter den Ohren sind. Für mich ist wesentlich bei den Playoffs, ob häufiger was von der Bank kommen kann, weil ihnen eigentlich so diese erste Option, Scoring-Option fehlt. Und das letzte Punkt meinerseits und direkt eine Frage an dich. Wie wichtig schätzt du ein, diese First-Scoring-Option? Meinst du, wenn ein Team oder Spielsystem klickt, braucht man dann überhaupt keine mehr? Oder ist es doch wichtig, Spiel 5, 95-95, 30 Sekunden zu spielen, wer kriegt den Ball? Sagt man dann wirklich, nee, wir gucken einfach, was sich ergibt oder welcher Spieler heiß ist? Oder ist es dann eben gut, einen Dirk, einen LeBron, einen Kobe zu haben? Schaden kann es bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass man auch relativ weit kommen kann, wenn man das nicht hat, wenn der Teambasketball funktioniert. Andererseits, wer sagt denn, dass Atlanta das nicht hat? Wer sagt denn, dass nicht durch einen Drive zum Korb ein Jeff Teague nicht in der letzten 30 Sekunden vor Schluss ein Layup plus one irgendwie machen kann, der das Spiel mit entscheidet? Oder dass eben durch diesen Teambasketball, ich meine, ein Superstar-Play wird ja im Grunde so, oder man sagt ja, ein Superstar-Play ist Top of the Key, Harden oder James dribbeln auf die Defense zu, cutten zum Korb, kriegen and one und damit ist das Spiel dann entschieden. Es kann aber auch durchaus sein, dass zwei intelligente Pässe dazu führen, dass du eben als Superstar Kyle Korver freispielst. Und das ist dann eben dein Crunch-Time-Spieler. Und wenn du das schaffst, dann hat Atlanta wahrscheinlich eine bessere Chance gegenüber den Teams, die sich auf ISO-Ball verlassen. Ja. Ja, es ist, wird spannend sein zu sehen, wie weit sie kommen, wie erfolgreich ihr System ist. Was glaubst du, wo ihre Ceiling ist? Wo würdest du sie sehen? Eastern Conference Finals. Aber nicht drüber hinaus. Nein. Ja, sehe ich genauso. Ja, also ich meine, ist halt generell die Frage, ob es dieses Jahr dieser Perfect Storm ist, dass alles klappt, dass die Konkurrenz mit Chicago und Cleveland ein bisschen geschwächelt hat zu Beginn und dadurch Atlanta halt diesen Run hatte. Aber man muss halt auch einfach ganz klar anerkennen, dass sie eine Riesensaison gespielt haben. Und gar nicht mal unbedingt nur wegen Cleveland. Ich habe immer noch so ein bisschen Chicago auf der Rechnung. Gucken wir mal. Genau. Ja, eine Sache, die mich zum Lächeln bringt, Things That Make Me Smile, noch zum Ende, in einem ja nicht so beachtenswerten Spiel zwischen den Utah Jazz und der Factory of Sadness, gab es echt ein Highlight-Reel, das ich so länger nicht mehr gesehen habe. Es war nämlich Rudy Gobert gegen Wiggins. Die sich ein absolutes Dunk- und Block-Festival geliefert haben. Wiggins hat tatsächlich zweimal über Gobert gestopft und beim dritten Mal hat sich dann Gobert gesagt, nee Junge, mach ich nicht, hat ihn so krass weggeblockt, dass Wiggins mega aufs Parkett gefallen ist, hat vor ihm geflext ja, schön hinterhergeguckt, und ist weggelaufen geil. Und sowas macht natürlich Spaß. Ja, also, das habe ich auch gesehen. Das war großartig. Ja, zu guter Letzt vielleicht noch ein kleiner Shoutout. Wir haben uns sehr gefreut, dass gerade als Handballer freuen wir uns natürlich darüber, dass Mimi Kraus uns geschrieben hat, dass er uns mal auschecken wollte. Also wenn du jetzt gerade hörst, freuen wir uns, dass du dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns auch über Feedback. Ja, in dem Sinne. Genau. Euch anderen und allen Zuhörern natürlich schöne Ostertage. Genießt die entspannte und freie Zeit. Guckt ein bisschen Basketball, vor allem das Final Four steht an, wie wir gerade gesagt haben, das wird mit Sicherheit ganz interessant. Ansonsten hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder, wir müssen mal gucken, wann wir so aus unserem Osterurlaub alle wieder da sind und dann sind die Playoffs nicht mehr weit und dann geht's endlich in die heißeste Phase des Jahres. Yes, Sir. Bis dahin, from downtown. Reingehauen.